Gottes gut und treu, Gottes gut und treu. Rühmet ihn mit reger Freude, preiset Gott, verlobte beide. Preiset Gott, verlobte beide. Rühmet ihn mit reger Freude, preiset Gott, verlobte beide. Rühmet ihn mit reger Freude, preiset Gott, verlobte beide. Gottes Güte und Treu, Gottes Güte und Treu. Rühmet ihn mit reger Freude, preiset Gott, verlobte beide. Preiset Gott, verlobte beide. Mit reger Freude, preiset Gott, verlobte beide. Rühmet ihn mit reger Freude, preiset Gott, verlobte beide.